die göttliche komödie von dante das fegefeuer dritter gesang indes die flucht die plötzliche durchs blachfeld zerstreut die andern hatte die zum berge wohin vernunft uns spornt sich wieder wandten schloß ich mich an dem sicheren geleite und wie auch wär ich sonder ihn gelaufen wer hätte mich den berg hinangezogen vorwürfe schien er selber sich zu machen o würdevoll und fleckenlos gewissen welch herber biß dir ist ein kleiner fehler als nun sein fuß das eilen ließ worunter die ehrsamkeit bei jedem schritte leidet erweiterte mein sinn der festgebunden erst war sein streben so daß neubegierig empor zur höh ich richtete mein antlitz die von der see zumeist sich dehnt gen himmel es unterbrach vor mir den schein der sonne der rot im rücken glomm des leibes umriß weil eine stütz ich darbot ihren strahlen ich wandte nach der seite mich verlassen zu sein befürchtend als ich inne worden daß nur vor mir allein der grund war dunkel und drauf begann also zu mir mein tröster ganz nach mir hingewandt was hegst du kleinmut glaubst nicht daß ich mit dir bin und dich führe schon abend ist's dort wo begraben lieget mein leib in dem ich schatten warf neapel besitzt ihn sein beraubet ward brundusium drum wenn anjetzt vor mir nichts wird beschattet darf's mehr dich wundern nicht als daß ein himmel dem andern nicht der strahlen durchgang hemmet qual zu empfinden glut und frost befähigt dergleichen körper jene kraft die nimmer wie sie's vollbringt uns will enthüllen lassen tor ist wer hofft daß die vernunft des menschen die endlos weite bahn durchlaufen könne der einen wesenheit in drei personen begnügt euch mit dem das ihr menschenkinder denn konntet alles ihr durchschauen so brauchte maria ja nicht mutter erst zu werden und fruchtlos saht ihr manchen sehnsucht fühlen des sehnen das ihm ewiglich zum leiden ergeben ist sonst wär befriedigt worden den aristoteles mein ich und plato und viele andre und hier beugt er die stirne und sprach nichts weiter mehr und blieb verstöret indes gelangten wir zum fuß des berges wo wir so steil den felsenabhang fanden daß hier vergebens rasch die füße wären der wildeste der ödste bergsturz zwischen Tobias Schloss und Lerici wär eine bequem und breite Stiege gegen jenen. Wer es nur wüßte jetzt, zu welcher Hand sich der Hang verflacht, sprach still mein Meister haltend daß ihn wer ohne flügel könn ersteigen und während er gesenkt den blick zum boden den pfad im geiste forschend untersuchte und ich ringsum empor zum felsen spähte erschien mir eine seelenschaar zur linken die gegen uns die füße hinbewegte und zwar so langsam daß es nicht bemerkbar war richt jetzt das aug empor begann mein meister sieh dort ist jemand der uns rat kann geben wenn du nicht aus dir selbst ihn weißt zu schaffen drauf an mich blickend sprach mit offner mien er laßt uns dorthin gehn denn sie kommen langsam und du auch lieber sohn bleib fest in hoffnung noch war dies volk so weit von uns entfernet nachdem wir mein ich 1000 schritt gegangen als mit der hand ein guter werfer schleudert da drängten all sie nach den harten blöcken des hohen rands sich fest und starr dort bleibend wie wer im zweifel stillsteht um zu schauen o wohl vollendet auserkorne geister begann Virgil darauf bei jenem Frieden den insgesamt ihr wie ich glaub erwartet sagt an wo sich der Berg senkt so daß möglich es ist hinaufzugehn denn Zeit verlieren ist jenem der mehr weiß auch mehr zuwider wie aus der Hürt hervor die Schäflein kommen bald eins bald zwei bald drei indes die andern noch schüchtern stehn so Maul als Aug am Boden und was das eine tut die andern nachtun sich wenn es stehn bleibt über jenes lehnend einfältig still und selbst den Grund nicht wissen so sah sich gegen uns jetzt zu bewegen die spitz ich der glückselgen Herde nahen sittsam im Antlitz ehrenhaften Schrittes als unterbrochen mir zur rechten Seite das Licht am Boden jene nun erblickten so daß mein Schatten an dem Fels sich zeigte verweilten sie rückwärts ein wenig tretend indes die andern all die hinter ihnen nicht wissend selbst warum ein gleiches taten auch ungefragt von euch will ich bekennen daß was ihr seht der leib ist eines menschen darob am grund das sonnenlicht getrennt ist verwundert euch darum nicht sondern glaubet daß ohne kraft nicht die vom himmel kommet er diese wand zu übersteigen trachte der meister so und jene würd'gen seelen kehrt um begannen sie vor uns geht ein denn und mit der äußern hand ein zeichen gebend und einer unter ihnen sprach wer immer du seist so wandelnd wende mir den blick zu besinn dich ob du je mich jenseits sahest ich wandte mich nach ihm und sah ihn starr an blond war er schön und edlen angesichtes doch eine brau hat ihm ein hieb gespalten als ich darauf demüthiglich geleugnet daß ich ihn je gesehn sprach er schau hin jetzt mir auf der höh der brust ein wundmal zeigend dann sagt er lächelnd weiter manfred bin ich der enkelsohn der kaiserin constanze drum bitt ich dich wenn je zurück du kehrest geh hin zur schönen tochter die geboren den stolz siciliens hat und aragoniens und künd ihr wenn man andres spricht die wahrheit nachdem der leib mir durch zwei todeswunden gebrochen worden war ergab mit tränen ich jenem mich der willig stets verzeihet zwar graunvoll sind gewesen meine sünden doch gottes güte hat so weite arme daß sie das aufnimmt was zu ihr sich wendet und wenn cosenzas hirt der auf die fährte von clemens mir gehetzt ward zu der stunde wohl dieses blatt in gott gelesen hätte so würden die gebeine meines leibes bei benevent am ausgang dort der brücke vom schweren steinhauf noch behütet liegen jetzt wäscht der regen und bewegt der wind sie jenseits des reiches grenz unweit des werde dorthin versetzet bei verlöschten kerzen durch jener fluch wird so die ew'ge liebe verwirkt nicht daß zurück sie nicht kann kehren solange hoffnung noch ein wenig grünet wahr ist es wer dahinstirbt in dem banne der heil'gen kirch ob er bereut am end auch muß dreißigmal so lange zeit dann auswärts von diesem felshang bleiben als er früher in seinem trotz verharrt ist wenn nicht solche bestimmung durch ein fromm gebet verkürzt wird sieh jetzt daraus ob du mich kannst erfreuen wenn du wie du gesehn mich meiner guten constanz enthüllst und dies verbot ihr kündest denn die noch jenseits fordern hier uns mächtig. Ende von dritter Gesang.